1. Der Herr sprach zu Mose und gab ihm folgende Anweisung. 2. Sende Männer aus, im das Land Kanan zu erkunden, welches ich den Israeliten geben werde, aus jedem Stamm sollst du einen Anführer senden, der ein Führerposition unter ihnen innehat. 3. Daraufhin entsandt Mose sie aus der Wüste Paran, jemes dem Befehl des Herrn, es waren als Männer, die als Oberhäupter der Israeliten galten. 4. Die sind Eiernamen, vom Stamm Ruben war es Shamua, der Sohn Sashas. 5. Vom Stamm Simeon war es Shaphat, der Sohn Horis. 6. Vom Stamm Judah war es Caleb, der Sohn Jephunnes. 7. Vom Stamm Issachar war es Jigal, der Sohn Josephs. 8. Vom Stamm Ephraim war es Hoshea, der Sohn Nuns. 9. Vom Stamm Benjamin war es Palti, der Sohn Raphus. 10. Vom Stamm Zebulun war es Gadiel, der Sohn Sodes. 11. Vom Stamm Joseph, Janor vom Stamm Manas, war es Gadi, der Sohn Suses. 12. Vom Stamm Dan war es Amiel, der Sohn Jamalus. 13. Vom Stamm Asa war es Sita, der Sohn Michaels. 14. Vom Stamm Naphtali war es Nachbai, der Sohn Wafsis. 15. Vom Stamm Gad war es Guel, der Sohn Machis. 16. Dies waren die Namen der Männer, die Mose erkunden des Landes entsandt. Mose gab Jedoch Hoshea, dem Sohn Nuns, den Namen Jodwa. 17. Mose entsandt sie, das Land Kanan zu erkunden, und wise sieen, steht hier in den Süden hinauf und begebt euch ins Gebirge. 18. Pruft, why das Land beschaffen ist und ob die Bewohner stark oder schwach, wenn ich oder will sind. 19. Ermittelt die Qualität des Lands, das sie bewohnen, ob es fruchtbar oder korg ist, und why Eierstadt die beschaffen sind, ob sie in offenen Lagen oder in befestigten Festungen leben. 20. Untersucht auch die Bodenbeschaffenheit, ob er fruchtbar oder unfruchtbar ist und ob Baum darauf wachsen. Seht euch mutig und bringt einige Früchte des Lands mit, das Gere die Zeit der ersten Weintrauben war. 21. Daraufhin zogen sie hinauf und erkundeten das Land von der Wüste in bis nach Rehob, in Richtung des Eingangs nach Hamath. 22. Sie stiegen weiter in den Süden und erreichten Hebron, wo sich Ahiman, Skishai und Talmai, die nach kommen Enachs, aufhielten. Hebron war übrigens 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbor worden. 23. Als sie das Talischkoll erreichten, schnitten sie dort ein Rieb mit einer einzigen Weintraube b, die sie zu zweiten einer Stang trugen, zu dem Namen sie einige Granatapel und Fagen mit. 24. Dieser Ort war Talischkoll genannt, aufgrund der Weintraube, die Israeliten dort abgeschnitten hatten. 25. Nachdem sie das Land wirzig tage lange kundet hatten, kehrten sie zurück. 26. Sie begaben sich zu Mose, Aaron und der gesamten Gemin der Israeliten in die Wüste Paran bei Cades. Dort erstatteten sie Bericht und präsentierten die Früchte des Landes der gesamten Versammlung. 27. Sie berichteten Mose, wir sind in das Land gekommen, in das du uns entsandtest. 28. Es ist tatsächlich ein Land, das von Milch und Honig überfließt, und die sind seine Früchte. Allerdings sind die Bewohner stark, und die Stadt sind befestigt und sehr groß, zu dem haben wir dort die nach kommen Enachs gesehen. 29. Die Amalekiter leben im südlichen Teil des Lands, waren die Hethiter, Jebusiter und Amoriter das Gebirge bewohnen. Die Kanaaniter wiederum siedeln am Meer und entlang des Jordans. 30. Caleb beruhigte Jedoch das Volk, das gegen Mose Mert, und erklärt, wir sollten unbedingt hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen, denn wir sind durchaus in der Lage, es zu erobern. 31. Die Männer, die mit in Gegangen waren, widersprechen Jedoch und sagten, wir können nicht gegen dieses Volk kämpfen, das uns überlegen sind. 32. Sie verbreiteten daraufhin unter den Israeliten einen negativen Bericht über das erkundete Land und sagten, das Land, das wir durchquert haben, es zu erkunden, verset sein Bewohner, und allmenschen, die wir dort sahen, waren von außergewöhnlicher Größe. 33. Dort sahen wir auch die Riesen, die Inakita, die zu den Nachkommenden Riesen gehören. Wir fühlten uns in ihrer Gegenwart wie Hüschrecken und so erschienen wir. Auch ihnen.